SWR 2. Fortsetzung folgt. Hans-Peter Bögel liest die Erzählung Lady Penelope von Thomas Hardy, übersetzt von Rainer Zerbst. Verlässt man Casterbridge auf der unteren Landstraße, die bis nach Ivel führt, sieht man zur rechten Hand ein mit Efeu überwachsenes, von Wehrtürmen flankiertes Herrenhaus, das vor allem durch die Größe seiner zahlreichen Sprossenfenster auffällt. Obwohl immer noch stattlich, hat das Gebäude doch viel von seinen ursprünglichen grandiosen Ausmaßen verloren. Zudem wurde es, von einigen Morgen Park unmittelbar um das Gebäude herum abgesehen, seines ansehnlichen Grundbesitzes beraubt, der einst dem Hausherrn gehörte. Es war dies früher der Sitz einer alten adligen Familie, der Dranghards oder Drankhards, die jetzt in der männlichen Linie ausgestorben ist. In den ersten Jahren der Regierungszeit von König James I. weilte in der Nähe dieses Dranghardschen Sitzes eine Dame von adliger Geburt und außergewöhnlicher Schönheit. Sie war von edelster Herkunft. Ja, heute gibt es kaum noch jemanden von solchem Geblüt wie sie. Sie soll nicht sonderlich reich gewesen sein, verfügte aber über ausreichende Mittel. Ihre Schönheit war so vollkommen, ihr Wesen so bezaubernd, dass die Heiratskandidaten nur so aus dem Boden zu schießen schienen, kaum hatte sie ihren Fuß darauf gesetzt. Grund genug zur Besorgnis für ihre Mutter, die Gräfin. Der Vater war gestorben. Es waren vor allem drei Bewerber, die weder den Einwand seitens der Mutter, es sei zu früh, noch die stets vorhandene Ironie seitens des Mädchens vertreiben konnten. Bei den besagten Galanen handelte es sich um einen gewissen Sir John Gale, einen Sir William Hervey und den wohlbekannten Sir George Dranghard, ein Mitglied der bereits erwähnten Dranghards. Sie waren seltsamerweise alle drei gleichermaßen mit der Ritterwürde ausgestattet und ihre Listen, sich mit ihr zu treffen, waren vielfältig, wobei jeder von ihnen fürchtete, einer der anderen könne ihm den Rang ablaufen. Nicht zufrieden damit, unter jeder nur denkbaren Ausflucht beim Haus der Verwandten vorzusprechen, bei denen sie sich aufhielt, fingen sie sie auch auf ihren Ausritten und Spaziergängen ab. Und überraschte einer von ihnen zufällig einen anderen dabei, wie dieser ihr nachdrücklich den Hof machte, endete die Begegnung oft mit einem äußerst heftigen Streit. Bei einer dieser Auseinandersetzungen, die auf dem Boden ihrer Verwandten stattfand und außergewöhnlich hart war und sogar in einem Duell zu enden drohte, hielt sie es für notwendig, einzugreifen. Hochmütig stellte sie das streitende Paar und erklärte, wer auch immer als erster den Frieden zwischen ihnen brechen würde, einerlei um welche Herausforderung es sich handle, der solle nie wieder zu ihr vorgelassen werden. Während die beiden Ritter auf ihren Verweis hin noch ziemlich enttäuscht reinblickten, tauchte der Dritte, der nie weit weg war, auf dem Schauplatz auf, und sie wiederholte auch vor ihm ihre Warnung. Als sie dann sah, wie sehr alle durch ihr entschiedenes Auftreten betroffen waren, wurde sie sanfter und meinte mit einem spitzbübischen Lächeln: »Geduld, ihr Narren. Wartet nur eure Zeit ruhig ab, und ich werde euch alle drei nacheinander heiraten.« Sie lachten herzlich über diesen Geistesblitz, alle drei zusammen, als wären sie die besten Freunde. Im Laufe der Zeit klärte sich die Situation, und die schöne Lady Penelope, wie sie genannt wurde, traf ihre Entscheidung. Ihre Wahl fiel auf den ältesten der drei Ritter, Sir George Dranghard, den Besitzer des erwähnten Herrenhauses, das daraufhin ihr Heim wurde. Ihr Gatte war ein angenehmer Mann, seine Familie so angesehen wie die ihre, wenn auch nicht von so hohem Rang, und alles hatte den Anschein, als habe sie weise daran getan, ihm die Ehre des Vorzugs zu geben. Doch niemand kann vorhersagen, was hinter dem stillen und verschwiegenen Schleier der Zukunft liegen mag. Nach einigen Monaten starb der Gatte ihrer Wahl als Folge seiner Zechereien, als habe er seinem Namen Ehre machen wollen, und Lady Penelope blieb allein in seinem Haus als Herrin zurück. Inzwischen hatte sie ihre Erklärung offenbar ganz vergessen, die sie gedankenlos vor ihren drei Bewerbern abgegeben hatte. Die Bewerber hingegen hatten sie nicht vergessen. Und da sie nun frei war, einen zweiten von ihnen zu nehmen, tauchte Sir John Gale an ihrer Tür auf, sobald es bei ihrem Witwenstand schicklich und angemessen war. Sie machte ihm wenig Hoffnungen, denn von den zwei übrigen hatte sie Sir William lieber, an den sie, um der Wahrheit die Ehre zu geben, oft während ihres kurzen Ehelebens gedacht hatte. doch er war noch nicht wieder aufgetaucht. Ihr Herz neigte ihm unterdessen so sehr zu, dass sie beabsichtigte, ihm durch seine Freunde andeuten zu lassen, sie wäre nicht abgeneigt, wenn er seine frühere Aufmerksamkeit ihr gegenüber wieder aufnehme. Sir William aber missachtete ihre zarten Winke und zögerte aus vortrefflichem, allerdings deplatziertem Taktgefühl heraus lange, sich ihr aufzudrängen. Unterdessen blieb Sir John, inzwischen zum Baronet ernannt, unermüdlich, und sie ärgerte sich allmählich über das Zögern des Mannes, von dem sie sich insgeheim mehr Initiative wünschte. »Mach dir nichts daraus«, beruhigten sie ihre Freunde scherzhaft, denn sie wussten, wie alle Leute von ihrer witzigen Bemerkung, sie werde sie alle drei heiraten, wenn sie nur Geduld hätten. »Mach dir nichts daraus. Was kümmert dich die Reihenfolge? Nimm sie, wie sie kommen.« Das ärgerte sie noch mehr. Sie bedauerte, wie schon oft zutiefst, dass ihr überhaupt ein so unbedachter Ausspruch über die Lippen gekommen war. Doch brach ihr Widerstand unter dem Drängen Sir Johns und sie gab ihm ihre Hand. Die Trauung fand an einem schönen Frühlingsmorgen statt, ungefähr um dieselbe Zeit, als der unglückliche Sir William hörte, dass sie eigentlich ihn vorzog und eilig von einem Hof im Ausland aufbrach, um ihr seine unveränderte Zuneigung zu erklären. Als er in England eintraf, erfuhr er die traurige Wahrheit. Wenn schon Sir William unter ihrer Voreiligkeit litt, die darauf zurückzuführen war, dass sie in seinem Verhalten Missachtung ihrer Person vermutete, so litt Lady Penelope noch mehr. Sie war noch nicht lange die Frau von Sir John Gale. Da legte er eine Neigung an den Tag, ihr den Kummer und die Verzögerung zu vergelten, die sie ihm auferlegt hatte, ehe er sie gewinnen konnte. Immer häufiger sagte er, sie sei, soweit er es sehen könne, nicht der Mühe wert, die er aufgewandt habe, um sie für sich zu erlangen, und auch nicht den Spott, den er deswegen von seinen Rivalen empfangen habe. Diese und andere Grausamkeiten wiederholte er, bis er die Dame zu bitteren Tränen brachte und ihren Lebensmut brach, obwohl sie doch ehedem eine so mutige Dame gewesen war. Mit der Zeit wurde es all ihren Freunden offenkundig, dass sie ein sehr unglückliches Leben führte, und das Schicksal der schönen Frau schien umso härter, als ihr zweiter Mann in ihr eigenes Herrenhaus gezogen war, das ihr erster Mann ihr allein zu ihrem Gebrauch vererbt hatte und es sich wohl sein ließ, denn er selbst besaß nur ein mittelmäßiges, ja dürftiges Haus. Doch Freunde sind nun einmal vorlaut. Wenn sie ihnen begegnete und insgeheim ihren Kummer beichtete, dann antworteten sie heiter, »Du lieber Gott, Geduld, meine Liebe, es kommt ja noch ein Dritter.« Sir William jedoch war wieder ins Ausland gereist, als er die Neuigkeit von ihrer Eheschließung erfahren hatte, und niemand hatte seither wieder etwas von ihm gehört. 2 oder 3 Jahre des Leidens verbrachte Lady Penelope als verachtete und beschimpfte Frau dieses Sir John. Dazu kamen ihre Reue darüber, dass sie sich so in ihm getäuscht hatte, und das seufzende Sehnen nach dem einen, den sie nie wiederzusehen glaubte, bis der Zufall es wollte, dass ihr Mann eines Tages an einer kleinen Unpässlichkeit erkrankte. Am Tag darauf, als sie in seinem Zimmer weilte und aus dem Fenster in den großen Park schaute, sah sie, wie sich jemand zu Fuß dem Haus näherte, der ihr bekannt vorkam. Lady Penelope zog sich leise aus dem Krankenzimmer zurück und ging hinunter in die Halle, von wo aus sie durch den Eingang Sir William Hervey, wie sie vermutet hatte, zwischen den 2 runden Türmen eintreten sah, die damals den Torweg flankierten. Doch er sah mager und von der Reise geschwächt aus. Sie ging ihm in den Hof entgegen. »Ich reiste gerade durch Casterbridge«, sagte er, und er stammelte vor Ehrerbietung, »und da kam ich her, um mich nach dem Wohlergehen eurer Lady zu erkundigen.« »Aber, Penelope, ihr seht krank und elend aus.« »Ich bin niedergeschlagen, das ist alles«, antwortete sie. Jeder von ihnen konnte im anderen ein Gefühl entdecken, das beide nicht zeigen wollten, und so standen sie lange Zeit mit Tränen in den Augen da. »Ihr behandelt euch nicht gut, höre ich«, sagte Sir William leise. »Gott im Himmel mag ihm vergeben, aber das wäre viel verlangt.« »Psst, psst«, machte sie hastig. »Nein, ich will sagen, wozu ich auch ein Recht habe«, erwiderte er. »Ich stehe nicht unter eurem Dach und meine Zunge ist frei. Warum habt ihr nicht auf mich gewartet, Penelope, oder mir einen deutlicheren Brief geschrieben. Ich wäre Tag und Nacht gereist, um herzukommen. Zu spät, William? Ihr dürft diese Frage nicht stellen, antwortete sie in dem Bemühen, ihn wie in alten Zeiten zum Schweigen zu bringen. Mein Mann fühlt sich im Augenblick nicht wohl. Vielleicht geht es ihm in ein paar Tagen besser. Ihr müsst wieder vorbeikommen und ihn besuchen, ehe ihr Casterbridge verlasst. Bei diesen Worten trafen sich ihre Blicke. Beide dachten an ihre leichtfertige Bemerkung, sie werde die drei Männer nacheinander heiraten. Beide dachten daran, dass zwei Drittel dieses Versprechens erfüllt waren. Doch als sei es ihr unangenehm, dass diese Erinnerung aufgekommen war, sagte sie rasch, »Meldet euch in ein oder zwei Tagen wieder, wenn sich mein Mann wohl genug fühlt, euch zu empfangen.« Sir William ging, ohne das Haus betreten zu haben, und sie kehrte in Sir Johns Gemach zurück. Er hob den Kopf vom Kissen und fragte, »Frau, mit wem hast du im Hof gesprochen? Ich habe Stimmen gehört.« Sie zögerte, und er wiederholte seine Frage etwas ungeduldiger. »Das möchte ich dir jetzt nicht sagen«, antwortete sie. »Ich will es aber wissen«, erwiderte er. Da antwortete sie, »Sir William Hervey.« »Bei Gott, das habe ich mir gedacht«, rief Sir John, und Schweißtropfen standen ihm auf seinem fahlen Gesicht. »Was für ein heimtückischer Schurke! Die Ohren eines Kranken hören gut. Ich hörte, es waren Flötentöne von Verliebten, und er nannte dich beim Vornamen. Solche Affären, meine Dame, könnt ihr haben, sobald ich nicht mehr am Leben bin.« »Bei meiner Ehre«, rief sie, »du tust mir Unrecht. Ich schwöre, ich wusste nichts von seinem Kommen.« »Du kannst schwören, so viel du willst«, meinte Sir John, »ich glaube dir nicht.« Dabei verhöhnte er sie und steigerte sich in eine Raserei, was seine Krankheit sehr verschlimmerte. Die Lady saß still da und dachte nach. Es war etwas in ihrem Gesicht, das seit ihrer Hochzeit nur noch selten zu sehen war. Sie schien von Neuem an das zu denken, was sie in den Tagen ihrer Freiheit so leichthin gesagt hatte, als ihre drei Bewerber allesamt um ihre Hand anhielten. »Ich habe am falschen Ende angefangen«, murmelte sie. »Mein Gott, das habe ich in der Tat.« »Wie?«, fragte er. »Nichts«, sagte sie. »Ich habe nur zu mir gesprochen.« Es war seltsam, aber von diesem Tag an ging es ihrem rüden Mann immer schlechter, während sie im Haus mit einem noch traurigeren Gesicht umherging. Mehr noch, zur Überraschung aller, wenn auch nur zum Bedauern einiger weniger, starb er zwei Wochen später. Sir William hatte ihn nicht wie versprochen aufgesucht, denn er hatte von Lady Penelope ein vertrauliches Schreiben erhalten, das ihn offen davon in Kenntnis setzte, ein Besuch sei wegen der Missstimmung ihres Gatten nicht ratsam. Nun, da Sir John verschieden war und man seine sterblichen Überreste in seine Familiengruft in einem anderen Teil Englands gebracht hatte, begann sich die Lady nach gebührender Zeit zu fragen, wohin Sir William gegangen war. Aber von Voreiligkeit war sie geheilt, wenn es je eine Frau war, dann sie. Und sie war darauf vorbereitet, ihr ganzes Leben lang Witwe zu bleiben, falls Sir William nicht wieder auftauchen sollte. Ihr Leben verbrachte sie größtenteils im Haus oder mit Spaziergängen zwischen dem Spielrasen und dem Bowlingrasen. Nur ganz selten ging sie bis zur Hauptstraße, die damals das Gelände zum Norden hin begrenzte. Inzwischen verläuft sie allerdings schon seit vielen Jahren entlang der Südseite. Ihre Geduld wurde belohnt, falls Liebe immer eine Belohnung ist, denn eines Tages, viele Monate nach dem Tod ihres zweiten Gatten, traf am Tor ein Bote mit der Nachricht ein, Sir William Hervey weile wieder in Casterbridge und würde gerne wissen, ob es ihr genehm sei, wenn er ihr seine Aufwartung mache. Es bedarf kaum der Erwähnung, dass die Erlaubnis voll Freuden erteilt wurde, und innerhalb von zwei Stunden stand der Geliebte vor ihr. Ein nachdenklicherer Mann als früher, aber im Wesentlichen derselbe, großmütig, bescheiden, fast schüchtern und aufrichtig. Die Zurückhaltung, die weibliche Schicklichkeit ihrem Gebaren auferlegte, war nur zu offenkundig gestellt, und als er sagte, »Die Wege der Vorsehung sind wundersam«, und nach einem Augenblick hinzufügte, »und gnädig zugleich«, da konnte sie ihre Erregung nicht mehr verbergen und brach an seiner Schulter in Tränen aus. »Aber es ist noch zu früh«, meinte sie und schreckte zurück. »Nicht doch«, beruhigte er sie, »du bist jetzt seit 11 Monaten Witwe, und schließlich war dir Sir John ja nicht gerade ein guter Ehemann.« Wie sich leicht erraten lässt, wurden seine Besuche jetzt häufiger. Und nach ein, zwei Monaten begann er, sie zu einer raschen Verbindung zu drängen. Doch sie riet zu einer längeren Wartezeit. »Warum?«, fragte er. »Ich habe nun gewiss lange gewartet. Das Leben ist kurz. Mit jedem Tag werden wir älter, und ich bin der Letzte von den dreien.« »Ja«, gab die Lady offen zu, »und deshalb möchte ich, dass du nichts übereilst. Unsere Hochzeit kommt allen möglicherweise seltsam vor nach meiner unseligen Bemerkung bei jener Gelegenheit, die uns so wohl bekannt ist und dank den Klatschmäulern auch vielen anderen.« Auf diese Vorhaltung hin räumte er um ihres guten Rufes willen eine kurze Zeitspanne ein. Doch schließlich kam der Tag, der für ihre Hochzeit festgesetzt war. Die Dorfbewohner und alle Beteiligten hatten einen fröhlichen Tag, und die Glocken der Gemeindekirche läuteten von Mittag bis in die Nacht hinein. So war sie endlich mit dem Mann vereint, der sie von allen am zärtlichsten geliebt hatte und der sie vielleicht als Erster hätte gewinnen können, wäre er nicht so zurückhaltend gewesen. Oft sagte er sich, wie wunderbar, dass ihre Worte in Erfüllung gegangen sind. Es sind schon viele Wahrheiten im Scherz gesagt worden, aber dies war die bemerkenswerteste. Die edle Dame selbst zog es vor, nicht über diese Fügung nachzudenken. Der Ausdruck einer gewissen Scheu, wenn nicht Scham, huschte über ihr Gesicht, wenn darauf angespielt wurde. Doch die Leute sagen, was sie denken, ob sie nun feinfühlig sind oder nicht. Und was sie über diese dritte Trauung dachten, war eigentümlich. Sicher, so flüsterten sie, war da mehr als bloßer Zufall am Werk. Der erste starb ja vielleicht noch eines natürlichen Todes, aber der zweite, der sie so schlecht behandelte und den sie sich, wo sie doch den dritten über alles liebte, aus dem Weg gewünscht haben musste. Dann setzten sie die verschiedensten Begleitumstände von Sir Johns Krankheit zusammen und blieben bei der unzweifelhaften Tatsache hängen, dass es ihm schlechter gegangen war nach dem unerwarteten Besuch ihres Geliebten. Bis schließlich eine höchst finstere Theorie entstand, sie habe möglicherweise ihre Hand im Spiel gehabt bei Sir Johns vorzeitigem Ableben. Doch nichts von diesem Verdacht wurde offen ausgesprochen, denn es handelte sich um eine Dame von edler Herkunft, edler sogar als jeder ihrer Gatten, und die Leute hatten zwar ihren Verdacht, doch trauten sie sich nicht, ihn in einer förmlichen Anklage auszusprechen. Der Landsitz, den sie bewohnt hatte, war ihr so lange überlassen, wie sie darin wohnen wollte. Und da sie die Gegend mochte, hatte sie Sir William dazu überredet, in dem Hause zu bleiben. Doch das erwies sich letzten Endes als eine unselige Entscheidung, denn eines Tages, auf der Höhe seines Glücks, ging er auf den Weiden nahe dem Garten spazieren, und da hörte er zufällig eine Unterhaltung zwischen einigen Korbflechtern mit an, die sich ihre Weidenruten schnitten. In diesem verhängnisvollen Gespräch enthüllte sich ihm zum ersten Mal der Verdacht der Leute der nahen Ortschaft. »Ein Schrank neben seinem Bett und der Schlüssel in ihrer Tasche. Ja, ja«, meinte einer. »Und da drin ein blaues Fläschchen, ne?« sagte ein anderer. »Und Seidelbastblätter in der Herdasche«, hoho, fügte ein Dritter hinzu. Als Sir William nach Hause zurückkehrte, schien er um Jahre gealtert, aber er sagte nichts. Das war für ihn ein Ding der Unmöglichkeit. Von dieser Stunde an begann eine entsetzliche Entfremdung zwischen ihnen. Sie konnte das nicht verstehen und wartete einfach ab. Eines Tages jedoch sagte er, »Ich muss ins Ausland.« »Warum?« fragte sie. »Will, habe ich dich verletzt?« »Nein«, erwiderte er, »aber ich muss weg.« Sie brachte kaum mehr aus ihm heraus, und eigentlich war an seiner Reise auch nichts Ungewöhnliches, denn es hatte ihn seit seiner Jugend in die Ferne gezogen. Einige Tage darauf reiste er ab, offenbar ein völlig anderer Mann als der, der einige Monate zuvor so ergeben an ihre Seite geeilt war. Es ist nicht bekannt, wann oder wie genau die Gerüchte, die dicht in der Luft hingen, Lady Penelope zu Ohren kamen, aber dass sie ihr zu Ohren kamen, steht außer Zweifel. Wie hätte es anders sein können? Denn sie schwirrten nachgerade in der Gegend umher. Sie rauschten in der Luft wie unheilverkündende Nachtvögel. Da wurde der bestürzten Frau der Grund für die Abreise ihres Gatten klar, und bald bemerkte man an ihr ein Nachlassen ihrer Gesundheit. Ihr Antlitz wurde schmal, und man konnte deutlich die Adern an ihren Schläfen sehen. Ein inneres Feuer schien sie aufzuzehren. Die Ringe fielen ihr von den Fingern, und die Arme, die doch noch bis vor kurzem so rund und geschmeidig waren, hingen an ihr herunter wie Dreschflegel. Wiederholt schrieb sie ihrem Mann, bat ihn, er möge zu ihr zurückkehren. Er aber litt unter entsetzlichem Argwohn, wusste nichts von ihrem schlechten Zustand, vermutete außerdem nicht im Geringsten, dass die Gerüchte auch sie erreicht hatten, hielt ein Fernbleiben für das Beste und zögerte seine Rückkehr noch eine Weile hinaus, zumal es mehrere gute Gründe für diesen Aufschub gab. Schließlich aber, als Lady Penelope ein Kind tot zur Welt gebracht hatte, schickte ihre Mutter, die Gräfin Sir William, einen Brief, in dem sie ihn bat, er möge zurückkehren, wenn er seine Frau noch lebend wiedersehen wolle, denn sie werde von einer geheimnisvollen Krankheit ausgezehrt, die eher psychischer denn physischer Natur zu sein scheine. Offenbar wusste seine Schwiegermutter nichts von dem Geheimnis, denn sie lebte in einiger Entfernung, doch Sir William eilte unverzüglich nach Hause und stand am Bett seiner nunmehr sterbenden Frau. »Glaube mir, William«, sagte sie, als sie allein waren, »ich bin unschuldig, unschuldig.« »Woran?« fragte er. »Ich habe dich doch, Gott bewahre, keines Vergehens angeklagt.« »Doch, du klagst mich sehr wohl an.« »Unausgesprochen«, keuchte sie. »Ich konnte dir darüber nicht schreiben und dich bitten, mir Gehör zu schenken. Es war zu viel, zu erniedrigend. Aber ich wollte, ich wäre weniger stolz gewesen.« »Die Leute verdächtigen mich, ich hätte ihn vergiftet, William. Aber, geliebter Gatte, ich bin eines so schrecklichen Verbrechens nicht schuldig. Er starb eines natürlichen Todes. Ich liebte dich zu früh. Aber das war alles.« Nichts konnte sie retten. Der Wurm hatte sich vor Sir Williams Rückkehr schon zu tief in ihr Herz gefressen, als dass ihr jetzt noch etwas hätte helfen können. Und einige Wochen darauf tat sie ihren letzten Atemzug. Nach ihrem Tod wurde das Gerede lauter und ihr Verhalten wurde in aller Öffentlichkeit zum Thema. Kurze Zeit darauf hörte der Arzt, der den seligen Sir John behandelt hatte, von den Gerüchten und kam aus der Gegend von London, wo er sich vor kurzem zur Ruhe gesetzt hatte, einzig und allein, um Sir William Hervey einen Besuch abzustatten, der gerade in Casterbridge weilte. Er erklärte, dass er auf den Wunsch eines Angehörigen von Sir John, der sich über den plötzlichen Tod Gewissheit habe verschaffen wollen, unter Mithilfe eines Chirurgen eine geheime Obduktion von Sir Johns Leiche unmittelbar nach dessen Tod vorgenommen habe. Dabei habe er festgestellt, dass der Tod ausschließlich auf natürliche Ursachen zurückzuführen war. Damals sei von niemandem der Verdacht laut geworden, an der Sache sei etwas suspekt gewesen, und daher habe man auch nichts gesagt, was später ihre Unschuld hätte beweisen können. Nun, da außer Zweifel stand, dass diese schöne und edle Dame durch schändliche, üble Nachrede zu Tode gekommen war, die jeder Grundlage entbehrte, peinigte ihren Mann entsetzliche Reue über den Anteil, den er an ihrem Unglück hatte, und wieder verließ er das Land. Dieses Mal, um niemals zurückzukehren. Er überlebte sie nur um einige Jahre. Sein Leichnam wurde nach Hause überführt und neben dem seiner Frau unter dem Grabmal bestattet, das man heute noch auf dem Gemeindefriedhof sehen kann. Bis vor kurzem existierte auf dem Stammsitz ihrer Familie, wo man um sie, wie sie es verdiente, tief trauerte, noch ein gutes Porträt von ihr, das sie in Trauer um ihren ersten Mann zeigt, mit einem Kranz in der Hand. Doch gab es einige Unerbittliche, und es waren ansonsten keine Ungerechtdenkenden, die meinten, zwar sei sie zweifellos des Verbrechens, das man ihr zuschrieb, nicht schuldig. Doch habe sie eine unziemliche Lüsternheit bewiesen, indem sie 3 Ehen in so rascher Folge eingegangen sei, so dass der falsche Verdacht von der Vorsehung in die Wege geleitet worden sei, die oft auf indirekte Weise vorgehe, als Strafe für ihre Zügellosigkeit. Hans-Peter Bögel las die Erzählung Lady Penelope von Thomas Hardy, übersetzt von Rainer Zerbst.